Kundgabe 5307. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.01.1952. Neues Testament und Anhang. Im Neuen Testament leset ihr Gottes Wort, das durch den Menschen, Jesus, verkündet wurde und das auch nach seinem Tod am Kreuze von seinen Jüngern gepredigt worden ist. Es sind die Aussprüche Jesu, wie auch der ersten Apostel, ziemlich rein erhalten geblieben, wenngleich kleine Abweichungen sich eingeschlichen haben, die aber nicht bedeutsam die reine Lehre Christi verändern. Es sind aber auch Beisätze hinzugefügt worden, die nicht dem Munde Jesu wie auch der Apostel entstammen, weshalb in späteren Zeiten Zweifel auftauchten über die Echtheit dessen, was das Neue Testament zum Inhalt hat. Es lassen sich auch keine genauen Beweise erbringen von der Echtheit der den Evangelien angefügten Briefe, doch sinngemäß stimmen sie mit dem göttlichen Wort überein und sind darum nicht zu verwerfen, wie alles, was zur göttlichen Liebelehre, die der Mensch Jesus auf Erden gepredigt hat, im Einklang steht, als Wort Gottes angesehen und anerkannt werden darf. Das bedeutet aber nicht, dass sich keinerlei Irrtum in diesem Anhang befindet. Denn solange Menschenhände tätig sind, die nicht einem geistgeweckten Menschen angehören, hat auch der Gegner Gottes die Macht, diese Hände für sich arbeiten zu lassen, wenn auch nicht in offensichtlicher Weise. Und Menschenhände sind es gewesen, die sowohl die Zusammenstellung als auch die Übersetzungen vornahmen. Menschenhände sind es gewesen, die schriftliche und Druckarbeiten leisteten. Und ob auch der Wille gut sein mochte, so war doch nicht immer der Geist Gottes am Werk, der ausscheiden und berichtigen konnte, was falsch war. Doch schützend stellte er sich vor das göttliche Wort, um dieses möglichst unverfälscht zu erhalten. Und wo nicht gottgegnerische Absichten vorlagen, ist dieses Wort auch rein erhalten geblieben in Druck und Schrift. Es konnten auch die erst erwähnten Abweichungen nicht den reinen Sinn des göttlichen Wortes verändern. Sie konnten seinen Wert nicht abschwächen. Zudem aber wird es einem geistgeweckten Menschen immer möglich sein, zu erkennen, was göttlich und was menschlicherseits hinzugefügt worden ist. Und dieser wird um Aufklärung bitten und sie auch erhalten. Denn wer die Wahrheit sucht, der wird sie finden. Wer sie begehret, dem wird sie zugeführt. Amen.